Aber ich hab gesehen, ganz stark, wie unser Lobpreis, ja, wie der Himmel offen ist und wie unser Lobpreis direkt vor Gott kommt. Ja, und es hat ihm so richtig gefallen. Ja, und ich habe einfach den Eindruck für heute Morgen, ja, Gott möchte dir heute Morgen ganz besonders begegnen. Ja, er möchte dir ganz besonders begegnen. Ja, und dafür ist diese Heiligkeit, sie ist hier, ja. Gott möchte aber, ja, ich habe so ein verzehrendes Feuer gesehen, was einfach direkt vom Thron kommt bei uns, ja, wo er uns komplett reinigt heute Morgen, ja, komplett frei macht heute Morgen, ja, alles einfach wegnimmt, was nicht zu ihm gekommen ist. Ja, aber diese Herrlichkeit kann sich einfach nichts halten, ja, was nicht von ihm ist. Und dieses verzehrende Feuer habe ich wirklich gesehen, wie es direkt vom Thron auf uns runterkommt, ja, wo jedes Herz einfach berührt wird, wo jedes Herz wirklich, wow, wo er sagt, wow, ja, ja, das liebe ich, ja, dieses Herz, dieses reine Herz, dieses, oh, Herz, das von ihm kommt letztendlich, wie er dich geschaffen hat, ja, wie er dich sieht. Und deswegen lass es einfach zu, bet ihn weiter an, lass es zu, ja, dass dieses verzehrende Feuer dich ganz einnimmt, er möchte dich ganz einnehmen, jeden Bereich deines Lebens, jeden Bereich, lass es zu. Gib dich ganz ihm hin. Lass alles los. Und lass einfach das Feuer, das gerade runterkommt, lass es einfach wirken. Halleluja. Dir gehört mein Herz, dir gehört mein Herz, dir gehört mein Herz, dir gehört mein Herz, mein ganzes Herz, dir gehört mein Herz. Ich sehe jetzt auch gerade, wie wirklich Engel, diese Himmelsleiter ja einfach runterkommen, direkt vom Thron, also direkt vom Vater geschickt und uns hier dienen, ja. Ja, sie dienen uns hier in unseren Reihen und sie, ja, ich sehe sie überall im ganzen Raum, im Geist, ja, ich sehe sie überall, wie sie wirklich jedem Einzelnen dienen, ja. Und Jesus ist auch mittendrin bei uns und auch er geht umher. Wie es der Pastor vorher gesagt hat, er geht auch umher und er will wirklich heute jedem persönlich dienen, jedem Einzelnen persönlich dienen, jeden Einzelnen noch tiefer reinziehen. Oh, da ist wirklich, heute Morgen ist wirklich, habe ich so den Eindruck, eine richtige Zurüstung für uns da, eine richtige Zurüstung für jeden Einzelnen da, wo er sagt, wow, wenn du sagst wirklich, Herr, wenn du heute Morgen sagst, ich bin da, gebrauche du mich heute Morgen, gebrauche du mich den Rest der Zeit, ja. Ich glaube wirklich, da passiert heute Morgen was ganz tief in deinem Herzen. Da ist eine Zurüstung wirklich da heute Morgen. Deswegen, sag es einfach mal. Herr, gebrauche du mich. Nimm alles weg. Was nicht von dir ist. Nimm alles weg. Verbrenn es in diesem verzehrenden Feuer. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Und dann habe ich nämlich, als zweites habe ich nämlich gesehen, wie Jesus auf dem Berg steht. Ja, voller Macht, voller Kraft, voller Herrlichkeit steht er auf diesem Berg. Und ich habe gesehen, wie um sich herum einfach die Sachen immer wieder verändern sich, ja. Aber er hat gesagt, ich bin der Fels, ich bin der Fels, ja, ich bin deine Stabilität, ich bin deine Kraft, ich bin deine Stärke, ich bin alles, was du brauchst, alles, ja, und dieses verzehrende Feuer hat sich verändert in ein brennendes Feuer in dir, ja, ein brennendes Feuer in dir, wo du sagst, wow, ja, da ist neue Kraft, da ist neue Stabilität in meinem Leben, da ist ein neues Feuer in meinem Leben, wo ich sage, ich bleibe nicht mehr stehen, ja, auch wenn sich alles herum verändert, ja, ich habe die Stabilität, ich habe die Kraft, ich habe alles, was es braucht, ich habe Jesus in meinem Leben, ich habe ihn in meinem Leben und dieses Feuer fällt jetzt wirklich, so habe ich gesehen, wie so ein Waldbrand über uns herüber, ja, es erfasst jedes Herz, ja, es erfasst alles und du stehst mittendrin mit Jesus auf diesem Berg, du stehst mitten da mit ihm und sagst, danke Herr, danke Herr, danke Herr, danke Herr, ja, und dieses Feuer, dieses brennt in dir weiter und weiter und weiter. Und es ist nicht nur ein lodendes Feuer, es ist wie so ein richtiger Waldbrand in deinem Herzen, ja? Und es ist da, es ist da. Danke, Herr, danke, Herr. Oh, lass es brennen in dir. Einige hier sind, aber auch einige am Livestream sind, ja, wo einfach gerade in ihrem Leben eine gewisse Unstabilität da ist, ja, sei es in Finanzen, ja, wo einfach Sachen wackeln, sei es in der Ehe, in der Familie, in Beziehungen, sei es im Job und ich habe einfach so den Eindruck gehabt, ich habe wirklich euch gesehen auf diesem Berg bei Jesus und ich habe dieses Wort einfach direkt vom Heiligen Geist so bekommen. Mach dir keine Sorgen, hab keine Angst, ja. Um dich herum scheint es zu wackeln, um dich herum scheint eine Instabilität zu sein. Aber fokussier dich nur auf Jesus und du hast diese Stabilität in deinem Leben. In deinem Leben ist diese Stabilität. Jesus sorgt für dich. Hab keine Angst, mach dir keine Sorgen. Du stehst direkt auf diesem Fels, du stehst direkt auf Jesus und es kann dich nichts erschüttern. Egal was links kommt, egal was rechts kommt, ja. Und wenn 1000 zu deiner Linken und 10.000 zu deiner Rechten fallen, dich wird es nicht treffen. Du wackelst nicht, du kommst nicht zu Fall. Du kommst nicht zu Fall. Und das darf ich dir heute Morgen weitergeben. Du kommst nicht zu Fall. In deinem Leben ist es Leben. Halleluja. Halleluja. Und ich habe einen ganz speziellen Eindruck für dich da ganz hinten in dem grauen Sweater für dich, ja. Ich habe, es lässt mich nicht los, ich muss es einfach weitergeben, ja. Ich habe einfach den Eindruck gehabt, dass du einen Herzenswunsch hast, einfach für das du auch schon länger betest, auch mit Jesus. Ja, ich habe einfach so den Herzenswunsch, auch mit Jesus weiter voranzugehen und so. Und da hatte ich einfach, wo der Heilige Geist mich gedrängt hat, ich soll es dir einfach weitergeben, ja. Dein Gebet ist erhört und du wirst jetzt in nächster Zeit wirklich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Du wirst die Herrlichkeit Gottes mehr erleben in deinem Leben. Du wirst einfach sehen, wie Zeichen und Wunder um dich herum passieren, ja. Und du wirst einfach auch noch tiefer in diese Liebe reingezogen mit Jesus, ja. Er sieht dein Herz und er sagt, wow, das ist kostbar vor meinen Augen. Und ich liebe dich, ich bin für dich alle Zeit. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Amen. Und ein Eindruck möchte ich auch noch weitergeben. Ich habe eine Person gesehen, die in letzter Zeit, also es geht jetzt schon über 2 Monate, von Infekt zu Infekt geht. Also du hast immer wieder einen Infekt, es lässt dich einfach nicht los. Du hast immer wieder Infekte, ja. Und du hast kaum Pause da dazwischen, dann fängt schon wieder der nächste Infekt an. Und da möchte Gott dich heute einfach berühren. Betrifft es jemanden hier? Dich betrifft es? Dann komm vor. Halleluja. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Und du hast es mir so gezeigt, wie du jetzt das Immunsystem wirklich stärkst. Im Namen Jesus. Und ich spreche hinein, dass dieses Immunsystem vollkommen jetzt in göttlicher Ordnung ist. Dass es stark ist, dass es voller Kraft ist. Jeder Infekt, jeder Angriff weicht jetzt auch in Jesu Namen. Krankheit, Infekte haben bei dir nichts mehr zu suchen in Jesu Namen. Da machen wir jetzt einen Schlussstrich rein in Jesu Namen und sagen Stopp in Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, dass du sie jetzt touchst, Herr. Ich danke dir, Herr, dass deine Kraft, deine Auferstehungskraft jetzt durch sie durchfließt und jeder Infekt jetzt gehen muss und nie wieder kommen darf. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Danke, Herr. Ja, lasst uns einfach Gott noch so einen richtig guten Applaus geben. Jesus ist da. Er ist da. Und er liebt uns so, so, so sehr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Und jetzt darfst du auf deinen Platz gehen und denjenigen, die du noch triffst unterwegs, sagst einfach, Jesus liebt dich so sehr. Halleluja. Wow. Wow, ja, nehmt die Plätze ein. Wow, Gegenwart Gottes ist so mächtig hier. Halleluja. Wie viele von euch sind berührt worden vor einem Lobpreis? So richtig tief, weißt du, das ist wirklich, das sind Tiefen in Gott, das sind Tiefen in im Heiligen Geist, wo er uns reinführt, das sind Tiefen. Gott ist ein Gott der Überraschung. Halleluja. Heiliger Geist, wir sagen, wir sind offen für deine Überraschungen heute Morgen. Wir sind offen, dass du die Kontrolle übernimmst über diesen Gottesdienst immer wieder neu, Herr. Vollständig, Herr, dass du uns überrascht mit dem, was du geplant hast. Dass du uns überrascht mit dem, was du auf dem Herzen hast. Danke, dass du uns tiefer führst, wirklich in die Abhängigkeit von dir, Heiliger Geist. Danke, dass du uns tiefer führst in diesen kontinuierlichen Lebensstil, Herr. Herr, in deiner Gegenwart und in deiner Herrlichkeit, Herr. Danke dafür, Vater, Herr. Danke, Herr, dass wir es wirklich lernen, permanent in dieser Position zu leben, Herr, wo du mächtig wirken kannst, permanent, Herr. Danke dafür. Danke, Vater. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, ich möchte euch noch danken für eure Gebete zum Anfang, für letztes Wochenende. Wir waren ja letztes Wochenende in Österreich, in St. Pölten, haben dort gedient und ich kann euch sagen, es war wirklich eine megamäßig starke Zeit. Die Leute sind von überall her gekommen, der Raum war überfüllt, auch der Overflow war voll und Gott hat wirklich stark gewirkt. Zum einen mit gewaltigen Wundern, Gott hat wirklich einige starke, kreative Wunder getan. Ich weiß nicht, was haben wir an Fotos, mach mal die Frau mit dem Rücken, mach mal die Frau, genau. Das zum Beispiel war ein sehr starkes Wunder. Diese Frau hatte eine starke Skoliose und aufgrund der Skoliose hatte sie einen Buckel auf der rechten Seite, ja, auf der rechten Seite des Rückens. Hier haben wir festgestellt, dass nichts mehr von diesem Buckel zu sehen war. Halleluja, danke Jesus, Gott hat es aufgelöst. Danke Jesus. Das war ein kreatives Wunder. Eine andere junge Frau, das könnt ihr auch reinnehmen, das war genau hier in der Mitte, das war ein Bänderriss. Sie konnte deswegen nicht mehr richtig laufen und hatte Schmerzen, nicht springen. Und dann in einem Moment war sie komplett geheilt, konnte frei umherspringen ohne jegliche Schmerzen. Halleluja, danke Jesus. Ja, Gott hat ein schwerhöriges Ohr geöffnet. Gott hat auch weitere, zum Beispiel eine weitere Skoliose bei der jungen Frau. Ich habe es dann eine Krankenschwester checken lassen, nachdem ich gebetet hatte. Sie hatte Skoliose unten im unteren Rückenbereich gehabt. Die Wirbelsäule war krumm. Nach dem Gebet habe ich eine ausgebildete Krankenschwester checken lassen. Sie hat gesagt, ich kann nichts von Skoliose mehr feststellen. Die Wirbelsäule ist komplett gerade. Halleluja. Das sind wirklich kreative Wunder, die Gott tut, und Gott hat seinen Geist mächtig ausgegossen, den Geist der Liebe des Vaters. Das war so stark und wirklich für mich am beeindruckendsten war, wie Gott die Kinder berührt hat. Also er hat alle berührt, es war wirklich stark, die Liebe Gottes hat alle stark berührt. Aber was ich so noch nie erlebt habe, jetzt auch die letzten Monate nicht, ist wirklich, wie Gott die Kinder berührt hat. Also ich habe einfach den Kindern nur sanft die Hand auf den Kopf gelegt, habe die Liebe des Vaters freigesetzt, sie sind umgefallen unter der Kraft Gottes, lagen auf dem Boden. Manche von ihnen eine halbe Stunde oder länger, ich kann es nicht genau sagen, jedenfalls solange die Ausgießung ging, lagen auf dem Boden, schauen nach oben, die ganze Zeit laufen ihnen Tränen runter. Die ganze Zeit. Und ich denke, wow, was passiert da? Am Ende habe ich dann am Ende, als sie sich wieder langsam aufgesetzt hat, bin ich zu ihr hingegangen und habe sie gefragt und habe gesagt, kannst du mir erzählen, was du erlebt hast? Weil ich habe gesehen, dass Jesus dich stark berührt hat. Und dann hat sie nur mich so angeschaut und hat gesagt, er ist gekommen. Er ist gekommen. So, Jesus ist gekommen. Und sie hat einfach wirklich über eine halbe Stunde hat sie Jesus erlebt. Ihr könnt gerade mal das erste Bild, das ihr hattet, könnt ihr reinnehmen. Genau, das ist das Mädchen. Und das war dann am nächsten Tag. Sie kam dann am nächsten Tag, habe ich gesagt, jeder, der Zeugnis geben will, kommt nach vorne. Und sie kam nach vorne, um Zeugnis zu geben. Und ich wollte sie Zeugnis geben lassen, habe ihr das Mikrofon hingehalten. In dem Moment, wo ihr das Mikrofon hinhalt und sie ihren Mund aufmachen wollte, fing sie wieder an zu weinen. Sie konnte kein Wort rausbringen. Sie war so tief berührt von Jesus. Ist das nicht der Hammer? Also Kinder machen sowas nicht. Rechts daneben ist noch ein anderes Mädchen, das auch stark berührt wurde. Ihr kleiner Bruder wurde stark berührt. Mehrere Kinder wurden wirklich so stark berührt. Und das, ja, das kannst du nicht faken, weißt du? Das kannst du nicht machen, sondern Kinder sind echt, Kinder sind ehrlich. Und ja, wenn Jesus kommt, weißt du, dann... Im Englischen gibt es so ein wunderbares Wort, you are undone. Ja? Das heißt, man kann das irgendwie schlecht übersetzen. Du weißt nicht wo hinten und vorne ist oder wie auch immer. Oder du bist einfach fertig oder keine Ahnung, wie man es übersetzen soll. Aber auf jeden Fall, ja, du bist weg. Es haut dich weg. So, ja. Und so war es. Ja. Es war wirklich so, Gott hat uns echt weggehaut da. Es war echt eine gewaltige Zeit, die zwei Tage. Ja, und dann sind wir am Montag dann noch nach Wien, weil wir dann noch von dort auch wieder abfliegen mussten. Und dann sind wir noch Fiaker gefahren. Halleluja. Weißt du, Herr, war richtig super cool auch in Wien. Haben unseren Neffen dort getroffen, der dort studiert. War richtig, richtig starke Zeit. Halleluja. Also, sag zu deinem Nachbarn, Gott gießt seinen Geist aus. Halleluja. Und die Ausgießung breitet sich aus. Wir haben es jetzt in Österreich gesehen. Überall, wo wir hinkommen, breitet sich's aus. Und gleichzeitig heute möchte ich darüber sprechen, wirklich über das Thema. Das hat Gott mir so aufs Herz gelegt. Mein Titel heute heißt Leben in permanenter Herrlichkeit. Sag mal zu deinem Nachbarn, Leben in permanenter Herrlichkeit. Also du musst eins verstehen in Bezug auf die Ausgießung des Heiligen Geistes, und das ist wirklich ein wichtiger Schlüssel. Und wenn wir das verstehen, dann werden wir erleben, wie Gott seinen Geist immer wieder neu ausgießen kann und wie diese Ausgießung immer wieder neu Frucht bringt und wie aus der Frucht wieder neue Ausgießung hervorkommt und so weiter, wie es einfach immer weitergeht. Wir müssen eine Sache verstehen und das ist ganz wichtig und das haben in der Erweckungsgeschichte manche nicht verstanden und deswegen gab es teilweise starke Ausgießungen in der Erweckungsgeschichte, die sehr stark und massiv waren, aber sie waren auch sehr kurz. Und danach sind die Menschen wieder in den alten Zustand zurückgefallen und schon ein paar Monate oder manchmal waren es vielleicht Jahre, aber oft waren es nur ein paar Monate später, konntest du fast nichts mehr feststellen von dem, was Gott eigentlich getan hat. Und ihr Lieben, so sollte es nicht sein. Amen. Sag zu deinem Nachbarn, so sollte es nicht sein. Und deswegen ist wichtig, dass wir Folgendes verstehen. Wenn Gott seinen Geist ausgießt, und ich spreche jetzt von deinem persönlichen Leben, wenn Gott seinen Geist in dein persönliches Leben ausgießt, Gott hat seinen Geist begonnen, in einer neuen Dimension auszugießen, in mein persönliches Leben Ende Juli. Und wenn Gott seinen Geist in dein persönliches Leben ausgießt, dann ist das eine sehr extrem intensive Sache. Amen. Das heißt, es geht tief. Und es geht nicht nur tief vom Gefühl her, das ist wow, stark und super und so weiter, sondern es geht auch tief von der Transformation deiner Seele her. Das heißt, es ist eine sehr intensive Zeit. Und wie viele von euch können verstehen, du kannst nicht permanent diese Intensität aushalten. Das ist eine Realität. Du kannst sie nicht permanent aushalten. Das müssen wir realistisch sehen. Du kannst es nicht permanent aushalten und Gott weiß das. Amen. Aber Gott hat seinen Plan und Gott hat mit alles seinen Plan. Und er gibt dir besonders intensive Zeiten, weil er in kurzer Zeit besonders viel machen will und weil er besonders tief gehen will. Und dann gibt er dir wieder Zeiten, in denen er diese intensive Transformation sozusagen in deinem Leben kanalisieren, organisieren, stabilisieren, festigen will, sodass Frucht bleibend hervorkommt und dass du bleibend positioniert bist für wieder neue Ausgießungen seines Geistes. Amen. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Halleluja. Also John Wesley ist ein großes Vorbild für mich tatsächlich, schon seit Jahren, weil John Wesley hatte das verstanden. John Wesley war der Gründer und Leiter der methodistischen Bewegung im 18. Jahrhundert in England. Und er hat es verstanden und er hat die methodistische Bewegung so geleitet, dass im Methodismus zu seinen Lebzeiten und aber sogar auch darüber hinaus noch, auch als er schon nicht mehr gelebt hat, er wurde sehr alt, aber trotzdem auch über seinen Tod hinaus, hat die methodistische Bewegung immer wieder neue Ausgießungen, intensive Ausgießungen des Heiligen Geistes erlebt, mit starken Manifestationen, starken intensiven Transformationen. Und gleichzeitig hat John Wesley verstanden, diese Ausgießungen zu einer permanenten Bewegung zu machen, das heißt auch zu organisieren, zu stabilisieren, zu kanalisieren, das, was Gott tut, um dann wieder neue Ausgießungen aufnehmen zu können, zu erwarten und auch für diese Ausgießungen einzutreten. Amen. Und er hat immer wieder neu Gott um Ausgießung gebeten. Von ihm stammt ja dieser berühmte Ausspruch, Herr, schenk uns Erweckung, wenn es möglich ist, ohne Fehler, ohne Fleisch, ohne Defekte. Und Herr, wenn das nicht möglich ist, dann schenk uns trotzdem Erweckung. Amen, Halleluja. Amen, weißt du, es gibt nicht die perfekte Ausgießung, es gibt nicht die perfekte Erweckung, es gibt nicht die perfekte Bewegung Gottes. Aber deswegen zu sagen, wir wollen gar nichts davon, wäre die größte Dummheit, die wir machen könnten. Amen. Aber er hat es verstanden, er hat diese Bewegung, die sich Methodismus nennt bis heute, er hat sie organisiert, er hat sie stabilisiert immer wieder, er hat gelehrt, er hat Gruppen gebildet, er hat Gemeinden gebildet und so weiter, mit der Konsequenz, dass tatsächlich der Methodismus wirklich über fast zwei Jahrhunderte wirklich die Welt geprägt hat geistlich. Mindestens 150 Jahre, das kann man definitiv sagen. Ganz Großbritannien, aber auch die USA wurden in massiver Weise geprägt vom Methodismus im 18. und im 19. Jahrhundert. Amen. Ein bisschen ähnlich ist es bei den Herrnhutern hier in Deutschland, um ein deutsches Beispiel zu nehmen. Ja? Die Herrnhuter-Bewegung unter Zinzendorf, eine starke oder immer wieder starke Ausgießungen des Heiligen Geistes erlebt, aber gleichzeitig eine permanente Bewegung der Mission, des Gebets, der Ausbreitung des Königreiches Gottes, die über 100 Jahre, definitiv über 100 Jahre wirklich Erweckungsgeschichte geschrieben hat. Also auch weit über den Tod von Zinzendorf hinaus, der wurde gar nicht so alt, weit über seinen Tod hinaus hat diese Bewegung wirklich die Welt geprägt. Und ihr Lieben, das ist das, was wir wollen. Amen. Halleluja. Und deswegen sage ich, weißt du, was ich will ist, ich will immer wieder neu diese intensive Ausgießung des Heiligen Geistes in meinem Leben und auch im Leben von anderen. Und vielleicht, wenn das bei mir gerade nicht so intensiv macht, macht das bei dir vielleicht umso intensiver. Und wenn das bei dir nicht so intensiv macht, macht das vielleicht bei mir umso intensiver. Aber definitiv will ich, dass Gott seinen Geist immer wieder neu intensiv ausgießt, und gleichzeitig will ich kontinuierliches Wirken Gottes, kontinuierliches Wachstum, stabiles Wachstum im Leben jedes Einzelnen und auch im Leben unserer Gemeinden, unserer Bewegung, unserer Gloryhäuser, unserer Zentren und so weiter. In deinem persönlichen Leben beginnt es. Amen. Ich will kontinuierliche Frucht. Ich will kontinuierliches Ausbreiten. Ich will sehen, dass wirklich das, was Gott ausgießt, dass es dauerhaft Frucht bringt. Amen. Bist du da auch dafür? Können wir darüber abstimmen? Ob wir das so wollen, Halleluja. Okay, auch wenn du jetzt nicht dafür wärst, ich würde trotzdem meine Meinung nicht ändern. Weil Halleluja. Amen. Weißt du, und ich glaube, deswegen ist es wirklich so wichtig, dass wir den richtigen Umgang lernen mit den Ausgießungen des Heiligen Geistes. Weißt du, dass wir den richtigen Umgang mit der intensiven, transformierenden Ausgießung des Heiligen Geistes lernen, sodass wir tatsächlich permanent positioniert bleiben für neue Ausgießungen, immer wieder neue Ausgießungen, und gleichzeitig die Ausgießungen, die wir erlebt haben, kontinuierlich Frucht bringen. Und dabei möchte ich gerne mit euch heute zusammen von der Urgemeinde lernen, weil die Urgemeinde ist ein großes Vorbild für uns. Die Bibel sagt ja, am Ende der Zeit wird die Herrlichkeit noch größer sein als in der Urgemeinde. Amen. Und trotzdem glaube ich, dass die Urgemeinde ein großes Vorbild für uns ist, auch in ihrem Umgang, in ihrer Weisheit, in ihrer Erkenntnis mit den Dingen Gottes. Und sie haben ja die erste gewaltige Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt. Intensiv, ohne Ende. So intensiv, dass die Leute aus ganz Jerusalem hingerannt sind, um zu gucken, was geht da ab. Das ist ja nicht normal. Diese Leute sind ja völlig woanders. Diese Leute sind ja erfasst von einer Kraft, von einer Power. Das kann man gar nicht erklären. Und das war, was sie erlebten am Pfingsttag. Amen. Diese Ausgießung des Heiligen Geistes. Ich lese es jetzt nicht nochmal vor, du kannst es selber nachlesen. Apostelgeschichte 2, wie der Heilige Geist auf sie kam, zuerst mit Feuer. Darüber habe ich in den letzten Wochen ja auch öfters gepredigt. Zuerst kam er mit Feuer und dann hat er sie eingetaucht in die Liebe des Vaters. Dann hat er sie getauft in den Heiligen Geist. Zuerst kam das Feuer der Reinigung. Amen. So ist es immer, die Feuerzungen reinigen, setzen den Raum frei, machen frei. Ja, Johannes der Täufer hat gesagt, Jesus, wenn er kommen wird, dann wird er euch taufen im Heiligen Geist und mit Feuer. Amen. Das eine geht nicht ohne das andere. Du kannst nicht die Fülle des Heiligen Geistes haben ohne das Feuer. Und das Feuer ist nicht immer angenehm. Das Feuer ist manchmal sehr überführend, manchmal sehr massiv. Am Donnerstag hier in der Glory Life Schule habe ich aus der Erweckungsgeschichte vorgelesen, die Predigt von Jonathan Edwards in der ersten großen Erweckung in Amerika. Ja, das ist schon recht heftig. Halleluja. Amen. Der Titel war ja dann Zünder in der Hand eines zornigen Gottes. Ja. Aber am Ende war die Gnade. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Also Feuer und Heiliger Geist. Beides ist sehr intensiv. Und wir sehen in der Urgemeinde, sofort wurden 120 Jünger erfasst von dieser Ausgießung. 120. Jeder, der im Raum war, wurde erfasst. Ganz offensichtlich. Und weißt du, da, ich werde gleich auch ein bisschen was darüber sagen. Es ist ein Geheimnis in der Gemeinschaft. Amen. Es ist ein Geheimnis im Kollektiv, um mal dieses Wort zu nehmen, ja, ohne es jetzt irgendwie ideologisch zu gebrauchen, ja, einfach in der Gemeinschaft, verstehst du? Gott hat uns als Gemeinschaft gesetzt. Also denke auch nicht, weißt du, wenn Gott dich in eine Gemeinschaft gesetzt hat, dass dann das Wirken Gottes bei dir immer genau entgegengesetzt zu dem ist, was Gott gerade in der Gemeinschaft tut. Dann musst du nochmal überprüfen, entweder hat Gott mich wirklich in diese Gemeinschaft gesetzt oder aber ist mein Herz richtig, ja, weil Gott hat Gemeinschaft gesetzt. Es gab in Pfingsten niemand, der ausgeschert wäre. Es gab niemanden, der aufgestanden wäre und gesagt, was ist das hier, komische Ausgießung, was soll das? Feuer, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, ist bei mir nicht dran oder so irgendwas. War nicht. Ich komme nachher noch ein bisschen drauf. Ja, es ist manchmal so, ja, bei mir nicht dran, ja, ich, Power, Lärm und so weiter. Nein, ich habe es gerade mehr so mit der Stille. Und dann, wenn es um dich herum Stille, oh, ich spüre in mir total den Feuer und die Kraft und oh. Also immer irgendwie anders. Dann musst du mal gucken, ob da vielleicht der Heilige Geist noch was in deinem Herzen tun möchte, vielleicht eine kleine Veränderung schenken möchte. Okay, also, 120 wurden erfasst und dann in der Folge, am selben Tag, wurden 3000 erfasst. Amen. Sie ließen sich taufen und als sie sich taufen ließen, kam dieselbe Ausgießung des Heiligen Geistes auf sie. Der Geist goss sich aus, das heißt, an einem Tag goss er sich aus auf 3120 Menschen. Das ist intensiv. Amen. Das ist intensiv. Halleluja. Und jetzt kommt's. Was war die Folge? Also, sehen wir in der Apostelgeschichte, sie machten eine gewaltige Erfahrung, weißt du? Gewaltige Erfahrung, der Heilige Geist kam auf sie. Wow. Hammer. Und dann sagten sie so, okay, das war jetzt stark. Tolle Sache. Aber jetzt geht das normale Leben weiter. Apostel, sagt uns Bescheid, wenn es wieder eine Ausgießung gibt, dann sind wir wieder dabei. Ja, es gibt so Ausgießungs-Junkies. Das gibt es tatsächlich, ja. Die tatsächlich immer überall dahin rennen, wo sie gerade denken, dass es gerade am meisten zu holen gibt. Ich nenne es die Leckerli-Christen. Mal gucken, wo ist das nächste Leckerli? Ja. Verstehst du? So waren die offensichtlich nicht. Ich glaube, dass das eine Versuchung war. Ich glaube definitiv, dass es eine Versuchung ist, nach so einer intensiven Zeit der Ausgießung zu sagen, oh, jetzt ist auch wieder mal das normale Leben und jetzt muss ich mal wieder um das kümmern und das und überhaupt. Und da gibt es so viele schöne Sachen in dieser Welt, die man machen kann und die auch wichtig sind. Und meine Familie und dieses und jenes und meine Arbeit und alles, alles so wichtig, müssen wir uns jetzt drum kümmern. Also jetzt mal wieder ein bisschen lento, ein bisschen Piano, die ganze Sache halten, den Ball wieder ein bisschen flacher halten. Es war so intensiv. Ich glaube, das wäre definitiv eine Regung der Seele, die man verstehen kann. Amen? Aber was siehst du bei der Urgemeinde? Jetzt gehen wir nach Apostelgeschichte 2, Vers 42, nachdem es heißt, es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Was heißt es dann in Vers 42? Sie gingen alle nach Hause und sie beschäftigten sich wieder mit den normalen Dingen des Lebens und freuten sich, was sie Tolles erlebt hatten und trugen ihren Namen in dem Newsletter der Jerusalem Church ein, um mitzubekommen, wann es wieder was Besonderes gibt. Nein, so war es nicht. Sondern es heißt hier, sie verharrten aber. Sag mal, verharrten. Das ist ein altmodisches Wort, aber das heißt so viel wie, sie blieben einfach dabei. Sie blieben dran. Sie blieben, in diesem Wort verharren steht auch, sie blieben diszipliniert dran. Amen. Da steckt Disziplin dahinter. Ist nicht interessant, 2. Timotheus 1, Vers 7 heißt es, wir haben nicht den Geist der Furchtsamkeit empfangen, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Disziplin, so kannst du dieses Wort übersetzen. Der Disziplin, ein Geist der Disziplin. Sag mal, danke Vater, dass ich einen Geist der Disziplin empfangen habe. Sag mal, Geist der Disziplin, ich liebe dich. Amen. Halleluja. Ja, es ist wichtig, dass wir ihn lieben, weil tatsächlich ist es so, weißt du, ohne Disziplin, ohne Verharren, ohne Entscheidungen, mit anderen Worten, es hat mit Entscheidungen zu tun, ohne konkrete Qualitätsentscheidungen wird die Ausgießung des Heiligen Geistes in deinem Leben keine bleibende Frucht bringen. Und indem sie keine bleibende Frucht bringt, wirst du dich auch nicht wirklich positionieren und qualifizieren für neue Ausgießung des Heiligen Geistes. Weil warum soll Gott seinen Geist ausgießen in ein Gefäß hinein, das löchrig ist und durch das einfach im Endeffekt nichts mehr rauskommt, weil das, was ausgegossen wird, nicht gehalten wird. Amen. Sondern das Wort Gottes sagt, gib und es wird dir gegeben werden. Das heißt, wenn du etwas mit dem machst, was Gott dir gibt, dann wird er mehr geben. Wenn du nichts machst mit dem, was Gott dir gibt, dann wird er dir auch nicht mehr geben. Also du kannst dir 50.000 Mal die Hand auflegen lassen, irgendwann mal hast du eine Glatze, weil einfach die Haare durch sind. Aber die Salbung, ja, der Joni hat sich schon öfters die Hand auflegen lassen, Halleluja. Es wird schon sichtbar. Nein, nein, in Jesu Namen. Amen, gestoppt. Halleluja. Aber es wird tatsächlich irgendwann mal nichts mehr bewirken, die Handauflegung an sich, wenn da die Substanz nicht weitergetragen wird. Und das haben sie damals offensichtlich verstanden. Und deswegen heißt es hier, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, das war das Erste, und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das sind schon mal vier gewaltige Sachen, von denen hier die Rede ist. Und dann lesen wir noch Vers 46 noch dazu, da heißt es, täglich, sag mal täglich, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, hier haben wir es nochmal, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Amen. Ist es nicht stark? Also hier kannst du sehen, offensichtlich ergaben sich aus der Ausgießung des Heiligen Geistes Entscheidungen. Amen. Weil diese Leute waren, bevor der Geist sich ausgoss, nicht gewohnt, jeden Tag im Tempel zusammenzukommen und Gott zu loben und zu preisen und schon gar nicht das Abendmahl zu nehmen, das kannten sie sowieso nicht, ja. Und zu beten und Gemeinschaft zu haben, das waren sie nicht gewohnt. Aber nach Pfingsten, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, trafen sie offensichtlich Qualitätsentscheidungen. Das heißt, sie sagten, hey, da muss ich dranbleiben, da muss ich dabei bleiben. Auch wenn vielleicht nicht jeden Tag die Erfahrung der Ausgießung im gleichen Maße intensiv war. Weil wie ich am Anfang gesagt habe, das ist gar nicht möglich, da würdest du draufgehen auf die Dauer. Es ist tatsächlich so, weißt du, es gibt Erweckungen, die haben aufgehört, historisch bewiesen, weil diejenigen, die im Zentrum dieser Erweckung standen, einfach nicht mehr losgelassen haben von dieser Intensität, weil sie nicht mehr runtergekommen sind, weil sie nicht mehr zur Ruhe gekommen sind, weil sie keine Pause mehr gemacht haben. Ja? Dann hält es deine Seele irgendwann nicht mehr aus. Amen. Und deswegen ist es wichtig zu erkennen, ja, die Zeiten der Intensität sind wichtig, aber die anderen Zeiten, wo es nicht ganz so intensiv bei dir persönlich ist, die sind genauso wichtig, ja, vielleicht sogar noch wichtiger, denn in diesen Zeiten triffst du Entscheidungen. In diesen Zeiten triffst du Qualitätsentscheidungen. Du triffst zum Beispiel die Qualitätsentscheidung, dran zu bleiben an der Lehre. Das war das Erste. Das war die erste Qualitätsentscheidung. Also die Leute in der Urgemeinde, die hatten erkannt, ich sage das immer mal wieder, aber es ist wirklich eine absolute Wahrheit, das hat Gott mir mal vor Jahren so gezeigt. Sie hatten erkannt, die Lehre, unter der du sitzt, bestimmt dein Leben. Das ist so. Die Lehre, unter der du sitzt, bestimmt, wo es in deinem Leben lang geht, weitergeht oder nicht lang geht oder nicht weitergeht. Es bestimmt dein Leben. Ich habe es letzten Sonntag, glaube ich, in St. Pölten, habe ich gesagt, zum Beispiel, wenn du unter einer Lehre sitzt, die dir sagt, hey, Jesus hat bis in der Apostelgeschichte die Kranken geheilt, aber seit 2000 Jahren heilt er nicht mehr die Kranken, das macht er einfach nicht mehr. Vielleicht mal per Zufall kann es mal aus Versehen passieren, aber normalerweise sollten wir das nicht unbedingt erwarten. glauben, dass er die Kranken heilt. Ja, rate mal, was du dann erlebst in deinem Leben. Dann wirst du halt nicht viel Heilung erleben. Amen. Was gelehrt wird, findet statt. Was nicht gelehrt wird, findet nicht statt. So einfach. Deswegen ist so wichtig, für welche Lehre du dich entscheidest. Ich sage auch mal, für welches Lehrgebäude, weil es gibt ja unterschiedliche Lehrgebäude. Ja? Ich habe mal Theologie studiert vor vielen, vielen Jahren und da war es ungefähr so viel Professoren, es gab an der Uni so viel theologische Lehrgebäude. Jeder hatte sein eigenes Lehrgebäude. Amen. Ja, und manche waren mehr oder weniger gelungen. Unterschiedliche Lehrgebäude, verstehst du? Im Leib Christi unterschiedliche Lehrschwerpunkte, unterschiedliche Lehrgebäude, unterschiedliche Basis der Lehre. Ja, schon immer die gleiche Bibel und trotzdem, ja, es ist einfach so, die Bibel hat eine solche Tiefe, die Bibel hat eine solche Weite, da kannst du so viele Sachen drin finden. Und teilweise scheinen sie sich zu widersprechen. Deswegen ist es so wichtig, dass du dich entscheidest für ein Lehrgebäude. Amen. Deswegen ist es so wichtig. Ja, damals haben sie sich entschieden. Sie haben sich entschieden für die Lehre der Apostel. Sie haben nicht gesagt, okay, jetzt brauchen wir Lehre. Jetzt müssen wir einfach in der Bibel lesen. Jetzt gucken wir mal, oh, der Bruder sowieso, der weiß was. Ach ja, der XYZ, der ist auch intelligent. Der kann uns bestimmt was aus der Bibel erzählen. Schauen wir mal, was der zu sagen hat. Und sie sind auch nicht am einen Tag hier hingesaust zum Bruder sowieso und haben sich dort Lehre geholt. Und am nächsten Tag sind sie wieder zum Bruder sowieso und haben sich dort Lehre geholt. Und am dritten Tag sind sie wieder zu den Aposteln und haben gesagt, ach ja, so meint ihr das. Alles klar, weißt du, das bringt Verwirrung. Sie haben sich entschieden für ein Lehrgebäude. Amen. Für die Lehre der Apostel in dem Fall, für die Lehre derer, durch die sie zuerst die Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt haben. Ganz einfach, das macht Sinn, verstehst du? Da, wo du die Kraft Gottes erlebst, da, wo du das Wirken Gottes erlebst, macht es Sinn, auch dich mit der dahinterstehenden Lehre zu verbinden. Amen. Sofern es Lehre gibt. Ja. Wie gesagt, es gibt Ausgießungen, wo es praktisch keine Lehre gibt. Ja, okay, gut, dann muss man gucken. Dann muss da etwas austariert werden, weil es braucht immer Lehre. Amen. Ohne Lehre keine dauerhafte Ausgießung. Also deswegen ist bei uns, bei Glory Life, in der Bewegung Glory Life seit Jahren das Herzstück unserer Bewegung, neben natürlich den Sonntagsgottesdiensten, aber das wirklich das Herzstück unserer Bewegung ist die Glory Life Schule. Amen. Das ist das Herzstück. Warum? Weil da werden die Grundlagen gelegt für unser Leben. Verstehst du? Da werden nicht nur ein paar nette Dinge erzählt, so, ja, das wäre auch mal interessant, mal zu hören, was der sozusagen hat, sondern da wird die Grundlage gelegt für unser Leben. Da wird Bewusstsein gebaut, wer wir sind in Christus. Da wird aktiviert das übernatürliche Leben. Da wird unser Leben freigesetzt. Amen. Halleluja, deswegen empfehle ich dir, wenn du zu Glory Life gehörst, empfehle ich dir, diese Qualitätsentscheidung zu treffen, an der Schule dran zu bleiben. Ich weiß, viele, wir haben ja viele, viele Abonnenten der Schule, neulich waren es 628, ich weiß nicht, wie viele es inzwischen sind, aber auf jeden Fall viele Abonnenten und ich habe den Verdacht, dass nicht alle immer dabei sind und alle immer dran sind und alle immer die Stunden hören. Ich empfehle dir wirklich in aller Liebe, hey, vielleicht ist da eine Qualitätsentscheidung dran, hey, ich bleibe an der Lehre dran. Amen. Und wenn du hier vor Ort in fahrbarer Distanz lebst, dann empfehle ich dir, dran zu bleiben live. Weil gerade bei der Lehre, gerade bei der Aktivierung ist es so entscheidend, dass du live macht es so einen entscheidenden Unterschied, sage ich mal so, dass wenn du live vor Ort dabei bist, natürlich wenn du aus Sachsen kommst oder aus Brandenburg oder woher auch immer, dann kannst du natürlich nicht immer live dabei sein und dann preist den Herrn für Livestream und Video on Demand und super, dann wird Gott dir einfach auch den Mangel füllen. Aber wenn du die Möglichkeit hast, weißt du, da war das nicht damals so. Ich meine, damals gab es noch kein Internet, ja, das war vielleicht der Vorteil. Aber ich glaube nicht, dass die Leute damals in der Urgemeinde nach Pfingsten gesagt hätten, ach ja, komm, überlegen wir uns mal, ja, den nächsten Sonntag hören wir mal wieder mal im Tempel, was der Petrus zu sagen hat und dann den anderen Sonntag, da gucken wir lieber von zu Hause aus mal die ganze Sache im Livestream an aus sicherer Distanz und so weiter und es ist ein bisschen bequemer. Weißt du, nein. Das sind keine Qualitätsentscheidungen. Also sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Und das Zweite, sie verharrten in der Gemeinschaft. Also triff Qualitätsentscheidung für die Lehre. Triff Qualitätsentscheidung für die Schule. Amen. Wenn du zu Glory Life gehörst, wenn du noch nicht in der Schule bist, dann triff eine Qualitätsentscheidung. Hey, da gehöre ich dazu. Amen. Weil die Lehre bestimmt das Leben. Du sagst, ja, aber da gibt es so viele tolle Sachen im YouTube, was man auch schauen kann und in Seminare und so weiter. Ich sag dir, das wird dein Leben nicht wirklich bestimmen, sondern das sind nur Ideen, die du bekommst. Weil das, wo du live vor Ort erlebst, wo du Teil bist, das wird dich in einer völlig anderen Weise prägen. Und das ist auch wichtig, das ist von Gott her so gedacht. Bei Lehre geht es nicht darum, dass du mit allen möglichen Ideen Folge hauen wirst. Ja, dass du noch das hörst und noch das hörst und oh ja, jetzt hab ich wieder was ganz Neues gehört, ein ganz neues Fünf-Schritte-System zum ultimativen Durchbruch. Verstehst du? Darum geht es nicht. Amen. Sondern Lehre soll und wird unser Leben prägen, wenn wir uns verbindlich damit verbinden. Und genauso Gemeinschaft. Sag mal Gemeinschaft. Halleluja. Zinzendorf hat mal gesagt, und das ist wirklich definitiv die Wahrheit, er hat gesagt, ich konstatiere, also mit anderen Worten, das ist altmodisch ausgedrückt, ich stelle fest, dass es kein Christentum gibt jenseits von Gemeinschaft. Ja, gibt es nicht. Es gibt kein Single-Christentum. Amen. Es gibt kein Solo-Christentum. Gibt es schlichtweg nicht. Und das ist 100% biblisch. Weißt du, die ganze biblische Kultur, wir leben heutzutage in einer absolut individualistischen Kultur hier im Westen. Ja, Individualismus, das bedeutet, jeder sucht sich sein Menü zusammen, wie es ihm passt. Ja, ich meine, wenn du mit Leuten redest auf der Straße und sie fragst sie, was sie glauben, ja, jeder hat sein Spezialmenü. Ja, der eine hat ein bisschen was aus der Esoterik gezogen, dann noch ein bisschen was aus dem Christentum. Ach ja, und im Buddhismus habe ich auch noch was Schönes gefunden. Und Konfuzius hat ja auch einen guten Gedanken. Und sie suchen sich ihr Menü individualistisch zusammen, weil das der Geist in unserer Gesellschaft ist. Amen. Aber weißt du was? Ich habe festgestellt, die ganze biblische Kultur ist überhaupt keine Ich-Mich-Meiner-Mir-Kultur, sondern sie ist sehr viel mehr eine Wir-Kultur. Sehr viel mehr. Amen. Halleluja. Als Paulus Galater 2,19 geschrieben hat, hat er gesagt, er hat gesagt, ich bin mit Christus gekreuzigt zuerst. Und dann hat er gesagt in Vers 20, nun lebe nicht mehr ich. Sieh es mal von der Seite. Nun lebt das Ich nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Und Christus ist per se ein Gemeinschaftswesen. Weißt du, die ganze Bibel gibt diesen Gemeinschaftsgedanken wieder. Hast du dir mal überlegt, wenn du an das Vaterunser denkst, das ist ja das Gebet, das Jesus uns als Vorbildgebet gegeben hat. Also die meisten Christen heutzutage würden das Vaterunser folgendermaßen beten. Mein Vater im Himmel. Amen. Ich und Gott. Jesus hat nicht gesagt, mein Vater im Himmel sollen wir beten, sondern er hat gesagt, unser Vater im Himmel. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann hat er nicht gesagt, und mein tägliches Brot gib mir heute. Sollen wir nicht beten. Sondern er hat gesagt, und unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann hat er nicht gesagt, und vergib mir meine Schuld. Sondern vergib uns unsere Schuld. Sag sowieso, Schuld ist doch meine Schuld. Nein, die Bibel denkt im Wir. Amen, sie denkt kollektiv. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung. Das ist auch interessant. Sagst du, ja, vielleicht versucht er den neben mir, aber mich doch nicht. Nein, wir sollen beten, führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, wir sollen gemeinschaftlich denken. Führe uns nicht in Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie oft das Wort uns und wir im Vater unser vorkommt. Und an jeder Stelle könnte genauso gut ich oder mir stehen. Steht aber nicht, weil Jesus so nicht gedacht hat. Jesus hat nicht gedacht, ich und der Vater, sondern er hat gesagt, wir und der Vater. Amen. Und das hat die Urgemeinde intuitiv verstanden, schon von Anfang an. Und sie haben diese Qualitätsentscheidung getroffen für die Gemeinschaft. Das heißt, dafür zusammenzukommen und zwar live zusammenzukommen. Das muss man nach Corona immer wieder sagen, ne? Live zusammenzukommen. Amen. Ist wichtig, es gibt auf die Dauer kein Christentum, ohne live zusammenzukommen, ohne verbindliche Gemeinschaft, ohne Gemeinschaft, die dich auch mal abschleift, ohne Gemeinschaft, die dich auch mal herausfordert, ohne Gemeinschaft, in der du auch mal verletzt wirst. Ja, wer von euch ist länger als ein oder zwei Jahre verbindlich in einer Gemeinde und wurde noch nie verletzt? Meld dich nachher bei mir, ich treib dir den Geist der Lüge aus. Amen. Ist normal. Ist normal. Du wirst herausgefordert. Du wirst auch mal verletzt. Aber weißt du, bleib beim Wir. Lass dich nicht aus der Gemeinschaft herausdrängen. Triff diese Qualitätsentscheidung. Das ist eine Qualitätsentscheidung. Hat mit Disziplin zu tun. Weißt du, wenn ich noch denke, okay, ich muss jeden Sonntagmorgen neu entscheiden, ach, gehe ich heute live in den Gottesdienst oder gucke ich heute lieber über Livestream. Weißt du, du brauchst den Heiligen Geist für etwas, wo du ihn gar nicht fragen musst. Verstehst du, es ist eine Frage der Disziplin. Weißt du, das eine ist, Gott stark zu erleben, das andere ist, Qualitätsentscheidungen zu treffen, die einfach immer gelten. Weißt du, es ist wie in der Ehe. Du kannst ja auch nicht sagen, ja, manchmal bin ich stärker in meiner Entscheidung allein für den einen Ehepartner. Manchmal bin ich einfach wirklich da richtig stark, fühle mich so richtig stark, so voll erfrischt, gestärkt. Jawohl, genau, nur die eine Frau, nur die eine Frau. Aber dann gibt es einfach Phasen, da ist einfach ein bisschen geschwächt das Ganze. Na ja, und dann kommt es halt schon mal vor und so. Verstehst du? Amen. Sondern du hast dich für eine Frau oder einen Mann entschieden und damit hast du dich entschieden für die Disziplin, keinen anderen zu begehren. Amen. Und genauso ist es, du entscheidest dich, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Natürlich musst du Gott fragen, welches ist mein Platz, wo ist die Gemeinschaft derer, die gleichgesinnt sind wie ich, derer, die in die gleiche Richtung vorangehen, derer, die den gleichen Hunger haben wie ich. Wo ist diese Gemeinschaft, wo ist dieser Platz? Aber dann triffst du eine verbindliche Entscheidung und du musst nicht ständig nochmal neu nachfragen. Genauso wenig in der Ehe, du musst nicht ständig nochmal neu nachfragen. Irgendwie begegnet dir eine andere Frau oder ein anderer Mann, da musst du nochmal sagen, Heiliger Geist, soll ich heute meiner Frau treu sein oder soll ich es nicht? Verstehst du? Musst du nicht. Und genauso wenig musst du Gott fragen, ach, soll ich heute in Gottesdienst gehen oder soll ich heute eher nicht gehen? Das musst du nicht fragen. Also das Waisen stellen solche Fragen. Das ist der Waisengeist, die nirgends dazugehören, die nirgends zu Hause sind. Die müssen ständig diese Frage stellen, soll ich heute dahin gehen? Also es ist auch für Kinder nicht die Frage, okay, wenn sie von der Schule nach Hause kommen, soll ich heute zu meiner Mutter zum Mittagessen gehen? Oder soll ich heute vielleicht mal, soll ich heute den Tag über in meiner Familie verbringen? Oder soll ich vielleicht einfach wo ganz anders hingehen heute mal? Soll ich mich vielleicht jetzt mal einer anderen Familie anschließen für die nächsten ein, zwei Wochen oder so? Verstehst du, das ist nicht die Frage. Kannst du sehen, verstehst du, um das einfach zu verdeutlichen. Weißt du? Aber das ist der Geist des Individualismus in unserer Gesellschaft. Deswegen keine Verdammnis, verstehst du, wenn der dich mal angreift, der ist einfach in unserer Gesellschaft, der ist da. Aber verstehst du, erkenne ihn. Wenn du willst, dass kontinuierliche Frucht in deinem Leben entsteht und wenn du willst, dass Gott seinen Geist immer wieder neu ausgießen kann in deinem Leben, dann triff Qualitätsentscheidungen, die gelten, verstehst du? Nicht solche, die heute gelten und morgen sagt der Heilige Geist wieder was anderes. Oder das heilige Fleisch, besser gesagt. Oder nicht ganz so heilig, oder wie auch immer. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Gemeinschaft. Gemeinschaft bedeutet immer auch Hingabe. Gemeinschaft bedeutet, dass du deinen Platz einnimmst in Gemeinschaft. Normalerweise ist es so, also in guten Familien jedenfalls ist es so, da hat auch jeder eine Aufgabe. Verstehst du, ich hatte als Kind bestimmte Aufgaben, zum Beispiel Geschirr abtrocknen, das war meine Lieblingsaufgabe. Vielleicht hast du die Aufgabe, den Müll rauszutun. Was auch immer, du hast Aufgaben oder du musst Futter für die Katze kaufen. Das war auch eine meiner Lieblingsaufgaben. Ich mochte ja die Katze, aber Futter holen, naja. Verstehst du? Es gibt Aufgaben in der Gemeinschaft. Triff die Qualitätsentscheidung, deinen Platz einzunehmen. Also auch damals in der Urgemeinde, als die Gemeinde, ich meine, das ist der Hammer, täglich verharrten sie einmütig im Tempel, brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Also glaubst du, die Urgemeinde konnte das einfach machen, ohne dass es freiwillige Helfer gab, die da mitgeholfen haben, dass das möglich ist? Weißt du, Leute, die das organisiert haben, Leute, die zum Beispiel das Abendmahl vorbereitet haben, Leute, die die Massen geordnet haben, ja, also Ordner, ja. Also meinst du, das ging ohne Leute, die sich vielleicht zum Beispiel mal um die Kinder gekümmert haben? Damals gab es noch viel mehr Kinder als heute, ja, pro Familie vielleicht 8 bis 12 im Schnitt. Ja. Also gab es viel zu betreuen, ja. Wenn sie gerade mit Jubel und Schlichtheit des Herzens Speise genommen haben, musste sich jemand vielleicht um die Kinder kümmern. Verstehst du? Also gab es mit Sicherheit, und das siehst du auch übrigens in der Apostelgeschichte später, da siehst du zum Beispiel die Witwen- und Waisenversorgung, wie sie die Tische bedient haben und so weiter. Das heißt, es gab ganz, ganz viele, die sich einbrachten, die ihren Platz einnahmen. Und weißt du, wenn du positioniert sein willst für die starken Dinge Gottes, wenn du positioniert sein willst für die Gegenwart Gottes, wenn du positioniert sein willst für die Ausgießung des Heiligen Geistes, wann immer er seinen Geist ausgießen will in deinem Leben, dann sage ich dir, triff eine Qualitätsentscheidung, deinen Platz einzunehmen, was auch immer dieser Platz ist. Frag den Heiligen Geist und sag, hey, ich bin nicht nur hier, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin hier, um zu dienen. Amen. Ich bin hier, mich nicht nur, dass Jesus sich mir hingibt mit seinem Wirken, sondern dass ich mich ihm hingebe. Gib und es wird dir gegeben. Ja, das bedeutet Hingabe. Ja, das kostet manchmal einen Preis. Sind wir ganz ehrlich, verstehst du? Es fängt schon bei der Gemeinschaft an. Jeden Sonntag aufzustehen und in den Gottesdienst zu gehen, kostet einen Preis. Während die Mehrheit der Deutschen heutzutage sonntags ausschläft und was weiß ich, dann um 11 vielleicht ins Hotel geht zum Brunchen oder sonst was, ja, gehst du in den Gottesdienst? Okay, früher waren die Deutschen insgesamt da noch disziplinierter, sind die meisten in den Gottesdienst gegangen, jetzt ist es die Minderheit. Aber weißt du, das ändert nichts daran, dass das deine und meine Entscheidung ist. Amen. Es kostet einen Preis. Du bist halt vielleicht nicht immer, oder wenn du dich hingibst im Dienst, ja, du bist im Dienst, dann musst du halt vielleicht, kannst du halt vielleicht nicht immer jetzt den Ausflug machen oder das oder jenes alles machen, was vielleicht auch noch toll wäre und was man auch noch machen könnte und was es auch noch gäbe und was die Welt alles macht. Weißt du, die Welt kann dich den ganzen Tag beschäftigen mit allem Möglichen, was mit Gott nichts zu tun hat. Und du kannst Spaß dabei haben. Aber ich sage dir, der ultimative Spaß, die ultimative Befriedigung, die ultimative Erfüllung ist nicht einfach irgendwo oberflächlich irgendein Fun zu haben, sondern ist zu erleben, dass Gott dich gebraucht, ist zu erleben, dass Gott Frucht durch dich wirkt und ist zu erleben, dass Gott dein Geist immer wieder neu in dein Leben ausgießen kann. Also das ist die ultimative Befriedigung. Und deswegen triff Qualitätsentscheidungen für die ultimative Erfüllung, anstatt dich mit irgendwelchen oberflächlichen Geschichten zufrieden zu geben. Amen. Und in dem Moment, wo du deinen Platz einnimmst im Dienst und dein Posten nicht mehr so einfach verlässt, ja, Paulus hat es ja auch gesagt, Hebräer 10, 25, hat er die Hebräer ermahnt, offensichtlich war das da ein bisschen ein Problem, hat er gesagt, verlass die Versammlungen nicht, wie es bei einigen Sitte ist. Also das war in manchen Erweckungen, war das so. Jonathan Edwards hat es erlebt in der ersten Welle der Erweckung. Ich habe am Donnerstag auch was von Jonathan Edwards vorgelesen. Ich bin ja gerade beim Thema Erweckung auch in der Glory Life Schule. Habe ich was vorgelesen aus der ersten großen Erweckung. Aber in der ersten Welle der Erweckung, die sie damals erlebt haben, war es tatsächlich so. Und das hat ihn sehr frustriert, den Jonathan Edwards. Das war wirklich gewaltig, ging total hoch und die Leute strömten in die Gemeinden und so weiter. Und Erweckung war da und es hat nur wenige Monate gedauert und dann sagt er, ich kann gar nichts mehr feststellen von der Erweckung. Es ist nichts mehr davon spürbar. Die Leute waren alle nicht mehr da. Die Leute waren alle wieder, haben sich wieder ihren Geschäften zugewandt, ihren Sorgen zugewandt, ihrem Alltag zugewandt. Nichts mehr war davon übrig. Sie haben nicht ihren Platz eingenommen. Und als dann die zweite Welle der Erweckung kam, Gott ist gnädig, er gibt uns eine zweite Chance. Also hat er auch Edwards und seinen Leuten eine zweite Chance gegeben. Und übrigens, nur dazu gesagt, natürlich ist nicht Jonathan Edwards und die Leute um ihn herum sind nicht zurückgefallen ins alte Leben, verstehst du? Sie haben diese Entscheidung getroffen, sie sind weitergegangen. Es ist nicht so, dass einfach alle abgefallen sind vom Glauben. Sie sind dran geblieben, aber sie haben erkannt, hey, wir müssen etwas tun, damit diese Auswirkungen nicht so schnell verpuffen. Und sie haben begonnen, sie zu lehren, ihre Gemeinden zu lehren, worauf es ankommt, verstehst du? Weil sonst hast du den Eindruck, ja, dann, wenn ich was Starkes erlebe, oh ja, jetzt zieht es mich total in Gottesdienst, weil ich spüre, da ist was Starkes. Oder auch über Livestream, wenn du über Livestream zuschaust. Oh, ich spüre, heute ist was Starkes im Gottesdienst. Ja, genau, da gucke ich jetzt rein. Aber ich sage dir, wenn das hier dein Vorratshaus ist, wenn das hier dein Zentrum ist, wenn das hier deine Bewegung ist, weißt du, dann solltest du auch über Livestream, solltest du auch dann voll drauf sein und gucken, hey, was geht da ab, wenn du gerade nicht so viel spürst. Verstehst du, es geht nicht darum, was du gerade spürst, wie intensiv ist gerade das Erleben, sondern es geht darum, Qualitätsentscheidungen zu treffen. Amen. Offensichtlich war es bei Edwards in der ersten Welle war es so, alle kamen, Gott wirkte mächtig und dann war irgendwie das nicht mehr so intensiv und da dachten sie, naja, jetzt muss ich nicht mehr hin. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, so nicht bei dir. Amen. Halleluja. Sondern es braucht diese Disziplin. Weißt du, ich glaube, der eigentliche Plan Gottes, und ihr könnt jetzt mal diesen Kreislauf an die Wand werfen, der eigentliche Plan Gottes in Bezug auf Ausgießungen des Geistes ist wirklich ein Kreislauf. Ja, ich nenne es den Ausgießungskreislauf. Ich liebe Kreisläufe. Gott ist ein Gottes Kreislauf. Ja, wenn du meine Bücher gelesen hast, dann siehst du, dass ich immer wieder gerne Kreisläufe einführe. Und es ist so, Gott ist ein Gott der Kreisläufe, weil Gott schaukelt sich immer weiter auf. Ja? Also, wir haben eine, lass schön da, genau, ist noch nicht vorbei. Gott gießt seinen Geist frisch aus, neu aus, er tut was Neues in deinem Leben und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast diese frische Ausgießung, die wir erleben seit ein paar Wochen und Monaten noch gar nicht in deinem Leben erlebt, ist noch gar nicht angekommen, vielleicht hast du bisher auch dein Herz dafür zugemacht, was auch immer, dann ist es nie zu spät, da einzutauchen und dann werden wir heute dir die Hände auflegen und du wirst voll da eintauchen und Gott wird seinen Geist frisch ausgießen in deinem Leben. Aber wenn Gott seinen Geist frisch ausgießt in deinem Leben, dann bedeutet das, nimm den Pfeil oben nach rechts rüber, neuer Schwung, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, zu bauen, zu dienen und Frucht zu bringen. Amen. Dafür ist die Ausgießung da. Und wenn wir das Momentum der Ausgießung dafür nutzen, das heißt, wenn wir nach der Ausgießung umso entschiedener sind, in den Gottesdiensten uns zu treffen, umso entschiedener sind, zu dienen, uns hinzugeben, auch bereit sind, einen Preis zu bezahlen, umso mehr Gott lieben, umso entschiedener es weiterzugeben, das Evangelium weiterzugeben, Frucht zu bringen. Wenn das der Fall ist, weißt du, dann sind wir schon wieder positioniert, jetzt kommt der Pfeil unten nach links wieder zurück, für die nächste frische Ausgießung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Amen. Und Gott will seinen Geist ausgießen, immer wieder neu. Also davon lebt die Kirche. Also eine Kirche, die lange keine Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt hat, das merkst du in der Atmosphäre, das merkst du ihr an, das wird tot, das wird stähler. Irgendwann mal wird es so tot, dass du schon, weißt du, immer den Staub riechst. Keine Ahnung, egal. Verstehst du? Es braucht immer frische Ausgießungen. Aber warum soll Gott seinen Geist ausgießen auf eine Gemeinde, die sich nur an der Ausgießung erfreut und dann hinterher sagt, ah, oh, schön ist gewesen. Also die Schwaben, schön ist quä. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Sondern die Ausgießung gibt uns neuen Schwung, die richtigen Entscheidungen zu treffen, zu bauen, uns auch zu disziplinieren, zu organisieren und weiterzugeben, was wir empfangen haben. Das ist immer ein Schlüssel, weiterzugeben. Weißt du, wir sind immer, deswegen gehen wir auch, weißt du, freu dich, wenn Irina und ich mal nicht hier sind. Freu dich wirklich, weil dann sind wir woanders. Dann sind wir normalerweise, also manchmal sind wir auch im Urlaub, das stimmt, aber eher weniger. Die meiste Zeit, wenn wir nicht da sind, sind wir woanders, um das weiterzugeben, was Gott gegeben hat. Aber weißt du, wenn wir etwas weitergeben oder auch mit unserem Team, letzte Woche waren Astrid und Wolfgang dabei, ja, wenn wir zusammen etwas weitergeben, dann empfangen wir auch zusammen wieder etwas. Amen. Halleluja. Du solltest gerade in den Gottesdiensten, wo wir nicht da sind, solltest du anwesend sein, weil da kannst du erwarten, dass du umso mehr empfängst, weil wir geben ja was weiter. Hast du es mal so überlegt? Oder bist du da noch der Leckerli-Christ? Ja, wenn der Pastor Georg nicht da ist, dann tut's auch mal Livestream. Ich weiß, dass ich ein paar auf die Zehen getreten bin, aber ist egal. Verstehst du? Da musst du Qualitätsentscheidungen treffen. Amen. Weil also ich gehöre zu dieser Gemeinde, egal wer da ist. Egal wer predigt. Halleluja. Deswegen sagen wir auch nie an, wer nächsten Sonntag predigt oder so. Verstehst du? Warum sollten wir das? Ist doch völlig egal. Wir kommen zusammen, weil Gott uns zusammengezogen hat. Amen. Weil wir eine Entscheidung dafür getroffen haben. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Halleluja. Also, wir müssen verstehen, die Ausgießung, jetzt sage ich das mal von der anderen Seite, die Ausgießung des Heiligen Geistes ersetzt nicht unsere geistliche Disziplin und umgekehrt. Das heißt, Ausgießung des Heiligen Geistes ohne den Geist der Disziplin, der damit weitergeht und der dranbleibt und nicht vom Gefühl abhängig ist und nicht von der Intensität abhängig ist, sondern der Entscheidungen trifft, wird auf die Dauer nicht Ausgießung bleiben. Amen. Also Ausgießung ohne Disziplin geht nicht. Umgekehrt, nur Disziplin, geistliche Disziplin, christliche Disziplin, das gibt's ja auch. Viele Gemeinden lehren Disziplin, lehren die göttlichen Prinzipien. Aber nur die Prinzipien ohne die Ausgießung geht auch nicht. Das wird auf Dauer einfach trocken und kraftlos. Verstehst du? Wo soll denn die Kraft herkommen, dass Wunder passieren, dass Kranke gesund werden? Da, weißt du, ich kann keine Wunder tun, ich kann auch keine Kranken heilen. Wo soll denn die Kraft herkommen, wenn nicht aus der frischen Ausgießung seines Heiligen Geistes? Amen. Das heißt, wir brauchen die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir brauchen es immer wieder. Und ich empfehle dir wirklich, wenn Gott seinen Geist ausgießt, verpasse keine Ausgießung. Egal, wie sie sich darstellt, egal, wie sie jetzt gerade ist. Also nicht jede Ausgießung gefällt jedem immer gleich. Ist kein Problem. Aber Demut macht dich fähig, immer zu empfangen. Amen. Halleluja. Also positionier dich zu empfangen und gleichzeitig disziplinier dich, weiterzugehen. Amen. Halleluja. Ich habe heute Morgen wirklich so den Eindruck gehabt, dass Gott wirklich in unserer Mitte heute Morgen wirklich so einen Geist der Disziplin und der Entscheidungen freisetzen will. Der Qualität. Entscheidungen. Es gibt noch mehrere Entscheidungen. Ich denke, ich werde darüber noch weiter predigen, auch über das Thema, weil es gibt noch viele Entscheidungen. Zum Beispiel eine Entscheidung, kann ich ja noch zum Schluss einfach, um das Ganze abzurunden, noch eine Entscheidung vielleicht zum Schluss. Die Entscheidung für die Freude. Ja? Dafür haben sie sich auch entschieden. Es steht da, weißt du, sie täglich verharrten sie einmütig im Tempel, brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel. Glaubst du, die haben sich immer jubelnd gefühlt? Nein, ist auch eine Disziplin. Sich zu freuen ist eine Disziplin. Also manchmal hast du allen Grund, dich zu freuen, dann brauchst du keine Disziplin. Wenn Gott seinen Geist ausgießt und dich trifft total die Freude Gottes, die Lachsalbung Gottes, ja, das haben wir jetzt in der Schweiz erlebt, als wir in der Schweiz waren, plötzlich, ich habe gar nicht für die Freude gebetet oder Freude freigesetzt, ich habe Leuten gedient, die frustriert waren tatsächlich. Das war das Wort der Erkenntnis gewesen, dass sie frustriert waren, habe den Leuten gedient, ein paar Leute waren vorne, während ich denen gedient habe, setzt sich plötzlich total die Freude Gottes frei im Raum. Verstehst du? Wenn das passiert, dann brauchst du keine Disziplin, um dich zu freuen. Weil dann gießt Gott ja den Geist der Freude aus. Aber wie viele von euch haben schon gemerkt, Gott gießt nicht jeden Tag seinen Geist der Freude aus, sonst wäre es für dich auch nicht auszuhalten. Also wenn du wirklich jeden Tag Ausgießung der Freude, du kommst nicht mehr raus aus dem Lachen, aus dem Freuen, bei der Arbeit, weißt du, du wärst arbeitsunfähig früher oder später. Amen, es ging nicht. Ja, immer beim Arbeitsplatz, ich habe wieder die. Verstehst du? Geht nicht, kann man nicht aushalten, geht nicht. Und trotzdem triffst du qualitative Entscheidungen für die Freude, gerade dann, wenn du dich nicht danach fühlst. Das ist eine Entscheidung. Die haben sich entschieden, Gott zuzujubeln. Die haben sich entschieden für Lobpreis. Sie haben sich nicht immer nach Lobpreis gefühlt, aber sie haben sich entschieden, Gott zu loben und zu preisen. Amen. Das ist eine Qualitätsentscheidung. Halleluja. Wie von euch sind bereit für Qualitätsentscheidungen heute Morgen? Okay, lass uns aufstehen zusammen. Halleluja. Weil Gott möchte seinen Geist ausgießen heute Morgen. Und zwar den Geist der Disziplin. Den Geist der Disziplin will er ausgießen. Oh, danke, Vater. Danke, Herr, dass du uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben hast, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Disziplin, Herr. Und wir bitten dich heute Morgen, Herr, dass du diesen Geist ausgießt auf uns wieder ganz neu, Herr. Vielleicht auf den einen oder anderen zum ersten Mal in seinem Leben. Halleluja. Danke, Herr, vielleicht bist du hier und du sagst, wie, so habe ich bisher immer gelebt. Ich habe immer einfach nur den Heiligen Geist gefragt, soll ich in Gottesdienst gehen oder soll ich nicht gehen? Okay, keine Verdammnis, verstehst du? Heute lernst du es besser. Amen. Heute lernst du einen anderen Geist kennen, nämlich den Geist der Disziplin, der dich Grundentscheidungen treffen lässt. Halleluja. Grundentscheidungen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deinen Geist, Herr. Danke, Herr, dass du uns nicht den Geist des Ich, mich, meiner, mir gegeben hast, Herr. Danke, Herr, dass du uns nicht diesen Geist gegeben hast, der uns individualistisch einfach nur wir und Gott oder ich und Gott sagen lässt, Herr, sondern danke, dass du uns den Geist des Wir gegeben hast, Herr. Danke, Herr, dass du uns den Geist der Gemeinschaft gegeben hast, Herr. Danke, Herr, dass du uns den Geist der Liebe gegeben hast, Herr. Füreinander, für deine Gemeinde, für dein Leib, Herr. Herr, für dein Wirken, Herr. Danke, Herr, dass du uns gleichzeitig, Herr, den Geist der Disziplin gegeben hast, Herr. Herr, so dass wir immer wieder neu uns für die Liebe entscheiden können, Herr. Dass wir immer wieder neu qualitative Entscheidungen treffen können, Herr, für die Liebe Gottes und für die Gemeinschaft, Herr. Und für das Zusammenkommen, Herr. Und für die Lehre, Herr. Und für die Freude, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr, dass du uns diese Fähigkeit gegeben hast. Und wir strecken uns aus, Herr, heute Morgen. Halleluja. Streck dich einfach mal aus. Halleluja. Wenn du bereit bist, dann sag einfach, Herr, ich strecke mich aus nach dem Geist der Disziplin in meinem Leben. Danke, Heiliger Geist, dass mit Jesus am Kreuz, dass ich gestorben ist. Und danke, dass ich jetzt ein Teil sein darf. Von dir, Jesus, und damit von deinem Leib. Weil du bist das Haupt und du bist der Leib. Und ich bin ein Teil von dir. Und damit bin ich kein individueller Einzelgänger mehr, sondern ich bin Teil der Gemeinschaft, in die du mich gesetzt hast. Zeig mir, Heiliger Geist, was das bedeutet. Hilf mir, Heiliger Geist, mein Fleisch zu disziplinieren. Hilf mir, mich hinzugeben. Hilf mir, bereit zu sein, einen Preis zu bezahlen, um kontinuierlich, permanent in den Dingen des Geistes voranzugehen. Egal, wie intensiv sich die Zeiten mal anfühlen mögen, oder wie wenig intensiv. Ich gehe immer voran. Und damit ist es immer intensiv. Weil ich mich immer entscheide, mit dir vorwärts zu gehen. Danke dafür, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Und Vater, ich bete jetzt für jeden einzelnen, Herr, der heute Morgen einfach sich entschieden hat, sich zu öffnen in seinem Herzen, Herr. Danke auch für jeden, der vielleicht Überführungen gespürt hat, auch durch den Heiligen Geist. Und übrigens, ich habe niemanden persönlich angesprochen, nur nicht, dass du denkst, nicht, dass du nachher zu mir kommst, du hast bestimmt mich gemeint, Pastor Gerd. Nein, ich habe niemanden persönlich gemeint, ich habe mich selber gemeint und ich habe uns alle gemeint, weil das individualistische Fleisch ist bei dir genau das gleiche wie bei mir, ist in unserer Gesellschaft überall letztendlich die gleiche Tendenz, aber der Heilige Geist hilft uns, das zu kreuzigen, Herr. Und so danke ich dir, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen, Herr, der sich da entschieden hat, Herr, zu jedem einzelnen Dienst heute Morgen, Herr, dass du kommst wirklich mit diesem Geist der Kraft, der Liebe und der Disziplin, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du fällst, Herr, mit Qualitätsentscheidungen, Herr. Danke, Herr, dass Qualitätsentscheidungen getroffen werden, weil du uns die Vision gibst. So wie du, Jesus, die Vision hattest, als du dich diszipliniert hast und durchgegangen bist, Herr. Ja, bis zum Tod am Kreuz bist du durchgegangen, aber um der vor dir liegenden Freude, Herr. So danke ich dir, Herr, dass du uns eine Vision gibst, was wir wirklich haben können, Herr, wenn wir verbindlich sind. Was wir wirklich haben können, wenn wir uns hingeben. Was wir wirklich haben können, wenn wir unseren Platz einnehmen in der Gemeinschaft. Was wir wirklich haben können, Herr, wenn wir unser Leben mit den Prioritäten von dir ausstatten lassen, anstatt mit unseren eigenen Prioritäten, Herr. Danke, Herr, dass du uns wirklich eine Vision gibst, dass du uns die Freude vor Augen Augenmaß, Herr. Herr, die diejenigen genießen dürfen, Herr. Herr, die diese Entscheidungen treffen, Herr. Herr, die bleibende Frucht bringen, Herr. Und die sich immer wieder neu positionieren, Herr. Herr, für frische Ausgießung deines Heiligen Geistes. Und wir sagen heute Morgen, Herr, ja, gieß dein Geist wieder frisch aus, Herr. Immer wieder neu aus, Herr. Vater, ich bete für jeden Einzelnen heute Morgen hier, der vielleicht gehört hat von der Ausgießung des Heiligen Geistes, vielleicht auch über Livestream und bisher noch nicht reingesprungen ist. Vater, ich bete, dass jeder Einzelne heute Morgen erfasst wird, Herr. Herr, von dieser Ausgießung, Herr. Von dieser frischen Ausgießung, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater, Herr, dass du jedem Einzelnen deine Liebe zeigst, Herr, wie nie zuvor, Vater. Ich bete, Herr, komm auf die Älteren, komm auf die Jüngeren, Herr. Komm auf die Kinder, Herr. Komm auf die Jugendlichen, Herr. Gieß dein Geist aus, Herr. Wir brauchen das, Herr. Immer wieder neu, Herr. Wir brauchen es immer wieder neu, Herr. Und gleichzeitig danke ich dir, Herr, dass du stabile Fundamente in unserem Leben baust, Herr. Stabile Fundamente der Lehre, Herr. Stabile Fundamente der Disziplin, Herr. Stabile Fundamente von geistlichen Qualitätsentscheidungen, von Grundentscheidungen, Herr. Danke dafür, Vater. Danke, Herr, dass wir so wirklich in Stabilität, in Frucht, in Kontinuität und gleichzeitig in immer neuer Frische vorangehen dürfen, Herr. Alle gemeinsam, wirklich als eine Bewegung Gottes, als eine Bewegung des Geistes, als eine Bewegung der Herrlichkeit, Herr. Herr, wo deine Herrlichkeit sich permanent und immer wieder neu lagern kann, Herr. Halleluja. Wir geben dir die Ehre, Herr, für dein Wirken, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Ja, geben wir ihm die Ehre. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein wunderbares Wirken, Herr. Halleluja. Preist den Herrn und ihr Leben, jetzt geben wir. Amen. Jetzt geben wir. Und weißt du, auch beim Geben geht es, falls du es noch nicht gemerkt hast, um Grundentscheidungen. Auch da geht es um Grundentscheidungen. Also zum Beispiel, weißt du, ich muss nicht jeden Monat neu den Heiligen Geist fragen, soll ich diesen Monat meinen Zehnten geben? Das muss ich nicht fragen, sondern ich persönlich habe diese Grundentscheidung vor über 30 Jahren getroffen, nämlich als ich zum ersten Mal mein eigenes Gehalt hatte. Vor über 30 Jahren habe ich diese Grundentscheidung getroffen, egal was ist, ich gebe mindestens 10% meines Einkommens in das Reich Gottes. Das ist eine Grundentscheidung, weil ich grundlegend dem Wort Gottes vertraue. Das sagt, hey, wenn du deinen ganzen Zehnten in das Vorratshaus bringst, dann wirst du im Überfluss versorgt sein. Dann hast du diese Grundversorgung Gottes. Ja? Und das ist nicht alter Bund und das ist nicht abgeschafft im neuen Bund. Nein, das ist ein geistliches, göttliches Prinzip, das gilt im Alten Bund wie im Neuen Bund. Genauso wie das Prinzip von Saat und Ernte. Ja, das ist das Gleiche. Weißt du, du musst nicht immer wieder neu den Heiligen Geist fragen, soll ich säen, soll ich ein Saatkorn säen oder soll ich kein säen? Nein, die Sache ist ganz einfach. Wenn der Boden gut ist, der dir angeboten wird, um da hinein zu säen, dann brauchst du den Heiligen Geist nur noch fragen, was soll ich säen? Dann musst du nicht fragen, soll ich säen? Weil wenn der Boden gut ist, dann sollst du immer säen. Weil das ist ein Prinzip. Wer einen guten Boden sät, wird ernten. Das ist ein geistliches Prinzip. Auch das ist eine Gewohnheit, verstehst du? Das ist ein Grundding. Da muss ich nicht immer wieder neu Gott fragen. Das ist eine Qualitätsentscheidung. Natürlich musst du Gott fragen, was du säen sollst. Ganz klar, das ist immer wieder neu. Aber du musst ihn nicht grundsätzlich fragen, ob du säen sollst. Weil wer sät, der wird ernten. Und wer nicht sät, sagt das Wort, der wird nicht ernten. Ganz einfach. Ich will aber ernten. Amen. Die Entscheidung habe ich getroffen. Ich will ernten. Halleluja. Ja, also sehe ich, preist den Herrn. Und deswegen lasst uns einfach, bevor wir jetzt gleich die Sammlung einnehmen, lasst uns einfach gemeinsam diese Proklamation proklamieren als Zehntengeber und als Sämann im Glauben. Ja, proklamieren wir das, weil das ist der Grundglaube, der dahinter steht. Das ist eine Grundentscheidung und ein Grundglaube, das glauben wir. Sag einfach mit mir zusammen, als Zehntengeber proklamiere ich heute, der Herr der Heerscharen hat die Fenster des Himmels über mir geöffnet und er gießt finanziellen Segen über mir aus bis zum Übermaß. Der Herr der Heerscharen bedroht den Fresser über meinem Besitz, sodass all mein Eigentum bewahrt bleibt und alle meine Geschäfte, Anlagen und Investitionen Frucht bringen. Alle Menschen um mich herum werden mich deshalb glücklich preisen. Als Sämann von finanziellen Samen für die Dinge des Reiches Gottes proklamiere ich, ich sähe hiermit finanzielles Saatgut in den Boden der Herrlichkeit Gottes hinein. Dort wird es mächtig aufwachsen, sich multiplizieren und Frucht bringen. 30, 60, 100-fach und darüber hinaus. Im Glauben erwarte ich eine mächtige Ernte in meinem Leben. Geistlich, seelisch, körperlich, materiell und finanziell. Amen. Amen. Und jetzt frag den Heiligen Geist, was du geben sollst, was du säen sollst. Oder auch wenn du deinen Zehnten nicht überweist, dann kannst du natürlich auch deinen Zehnten hineintun. Aber einfach frag den Heiligen Geist, was du tun sollst. Und dann geben wir dir einmal durch und du tust das, was er dir gezeigt hat. Und wenn du über Livestream zuschaust, dann hast du die Möglichkeit, per Überweisung oder per PayPal oder per Kreditkarte zu geben. Halleluja. Und während ihr es durchgeht, möchte ich euch eine ganz bewegende Geschichte vorlesen. Und zwar von einem der Waisenkinder in Uganda, das wir jetzt 10 Jahre lang unterstützt haben. Inzwischen ist er, hat er seine Ausbildung abgeschlossen und verdient selber sein Geld. Aber 10 Jahre lang haben wir dieses Kind unterstützt. Etaying Emmanuel heißt er. Und er hat uns dieses Zeugnis geschickt. Und das ist wirklich bewegend, deswegen, ich möchte es euch gerne vorlesen, einfach so, da seht ihr auch einfach, was kontinuierliche Unterstützung bewirkt. Und es sind ja 45 Euro im Monat für ein Waisenkind. Mit 45 Euro im Monat kannst du ein Waisenkind finanzieren. Und hier siehst du ein bisschen, was das auch in dem Leben eines solchen Kindes auslöst, auch über das Finanzielle hinaus. Also, Etiang schreibt Folgendes. Bevor Glory Life in mein Leben trat, war ich ein kleiner Junge, der mit dem Waisendasein und der harten Realität des Lebens in meinem Dorf zu kämpfen hatte. Ich wurde häufig von der Schule nach Hause geschickt, weil ich das Schulgeld nicht bezahlt hatte. Die ständigen Unterbrechungen machten es mir schwer, in der Schule mitzuhalten, und ich spürte, wie meine Träume zerplatzten. Ich erinnere mich, dass ich mich hoffnungslos und verloren fühlte. Im Jahr 2014 änderte sich alles, als Glory Life begann, meine Ausbildung zu sponsern. Ich wurde nicht mehr wegen unbezahlter Schulgebühren nach Hause geschickt. Meine Schulerfahrung veränderte sich völlig. Ich konnte mich nun ohne Sorgen auf mein Studium konzentrieren. Das verbesserte nicht nur meine schulischen Leistungen, sondern vermittelte mir auch ein neues, tiefes Vertrauen. Aber die Unterstützung von Glory Life reichte über meine schulische Ausbildung hinaus. Sie gaben mir Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Sie ließen mich an mich selbst und meine Fähigkeiten glauben. Ich fühlte mich wertgeschätzt und umsorgt. Ich war nicht mehr nur ein Waisenjunge aus einem kleinen afrikanischen Dorf. Ich war jetzt ein Patenkind mit Träumen und Hoffnungen. Ich werde nie das Jahr 2022 vergessen, als die Mitarbeiter von Glory Life in meine Schule kamen. Sie nahmen uns mit in die Kirche, wir sangen und tanzten zusammen. Ich wurde von einer Mitarbeiterin namens Sabrina umarmt und getragen. Ich fühlte eine Welle des Glücks und des Stolzes, als ich auch Puppen, Spielseile, Bücher und Stifte bekam. Das war ein Moment, der die Bedeutung einer Patenschaft wirklich spürbar machte. Heute blicke ich mit Optimismus in die Zukunft. Dank der kontinuierlichen Unterstützung durch Glory Life bin ich sicher, dass ich meinen Traum, Elektriker zu werden, verwirklichen kann. Momentan hat er seine Ausbildung als Schweißer abgeschlossen. Ich sehe eine Zukunft, in der ich nicht als Waisenkind oder durch meine vergangenen Kämpfe definiert werde, sondern durch meine Leistungen und Beiträge zur Gesellschaft. Die Patenschaft hat mein Leben in einer Weise verändert, die ich mir nie hätte vorstellen können. Es hat mir Hoffnung, Zuversicht und ein Gefühl der Zielstrebigkeit gegeben. Ich bin Glory Life dankbar, dass ihr an mich geglaubt habt und mir die Möglichkeit gegeben habt, zu träumen. Und während ich vorwärts gehe, trage ich mit mir die Lektionen, die ich gelernt habe und die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, und bin bereit, mich allem zu stellen, was immer auf mich zukommt. Abschließend möchte ich sagen, dass der gute Herr, der reich an allem ist, alle Paten segnen und ihrer gedenken möge, die dazu beigetragen haben und immer noch beitragen, dass sich die Situation der Waisen und gefährdeten Kinder in der Gemeinde Magodes und in Tororo insgesamt verwandelt. Halleluja. Und da waren noch Fotos mit dem Pastor und seinem besten Freund. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Amen. So wunderbar. Also vielen Dank an alle, die Paten sind, auch für Waisenkinder. Momentan haben wir 5 Waisen, die noch keinen Paten haben, dort in Magodes vor Ort. Also wenn jemand sich noch vorstellen kann, ein Patenkind zu übernehmen, oder auch ein halbes mit 22,50 Euro im Monat. Nicht, dass das Patenkind dann halb ist, aber zwei zusammen unterstützen einfach ein Patenkind. Das ist auch möglich für 22,50 Euro. Du kannst, wie du siehst, wirklich ein Leben bleiben verändern. Für uns ist es nicht so viel Geld. 45 Euro ist nicht so viel Geld. Aber du kannst wirklich das Leben eines Kindes bleiben verändern, weil sie haben ja nicht nur ein finanzielles Problem, sondern als Waisen haben sie ja auch eben dieses Problem der Ablehnung, dieses Problem des Verlorenseins, dieses Problem des Verlassenseins, und eben diese Patenschaft gibt ihnen nicht nur eben das Geld, sondern sie gibt ihnen das Gefühl wirklich, dass jemand sich um sie kümmert, und das ist fast noch wichtiger. Amen. Halleluja. Gut, jetzt segnen wir die Sammlung. Danke, Vater, für jeden Einzelnen, der gegeben hat, Herr, der gesät hat, Herr, in diesen Boden heute Morgen, Herr. Herr, du sagst in deinem Wort, Herr, wenn wir auf den Geist säen, Herr, dann werden wir vom Geist Leben ernten, Herr. Und so danke ich dir, Herr, dass jeder Einzelne, der heute Morgen gesät hat, 30, 60, 100-fach erntet, Herr, gemäß dem, was er gegeben hat, gemäß dem Maß, mit dem er gemessen hat, wird ihm wieder gemessen. Danke dafür, Vater. Danke für deine Verheißung, die Ja und Amen ist. Amen. Amen. Halleluja. Ihr könnt es noch lassen. Lass uns mal kurz zusammen aufstehen, jetzt gerade an der Stelle. Halleluja. Ich spüre, aber der Heilige Geist möchte noch zu Einzelnen ganz speziell auch persönlich sprechen. Ich habe heute Morgen gesagt, dass das Leben in Gott und mit Gott keine individualistische Sache ist, sondern eine gemeinschaftliche Sache. Gleichzeitig ist die Erlösung, das Erlösungswerk von Jesus für dich persönlich passiert und du musst es persönlich für dich annehmen. Ja? Die Bibel sagt, dass jeder Mensch von Natur aus gesündigt hat. Das heißt, gesündigt heißt, wir haben ihm nicht vertraut, wir haben Gott nicht vertraut. Es kann sein, da ist heute Morgen, du bist hier und da ist ganz konkrete Sünde in deinem Leben. Du weißt es genau, auch von Gott her, das ist nicht in Ordnung, das sollte nicht in meinem Leben sein, aber das ist in deinem Leben. Also dann brauchst du ganz persönlich Erlösung, dann brauchst du ganz persönlich Vergebung, dann brauchst du ganz persönlich Befreiung. Ja? Und Gott möchte dir das ganz persönlich geben, weil er ist für dich persönlich gestorben. Er setzt dich in Gemeinschaft, aber die Erlösung ist persönlich. Du wirst nicht eines Tages vor Gott treten und sagen können, okay, ich war Mitglied in dieser oder jener Kirche oder Gemeinde und deswegen bist du erlöst und deswegen kommst du in den Himmel. Du wirst auch nicht eines Tages vor Gott sagen können, ja, ich habe so und so viel gespendet und deswegen komme ich in den Himmel. Oder du wirst auch nicht sagen können, ja, ich habe so und so viel gedient in der Gemeinde und deswegen komme ich in den Himmel. Nein, um in den Himmel zu kommen, braucht es diese persönliche Beziehung, diese freie Beziehung zwischen dir und dem Vater im Himmel. Und dafür ist Jesus gekommen, um dich in diese Beziehung hineinzuführen, um dich in diese Beziehung zu bringen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch nicht diese Gewissheit dieser Beziehung zum Vater, du hast nicht diese Sicherheit in deinem Herzen, wenn du heute sterben würdest, dann wärst du beim Vater im Himmel, dann wärst du bei Gott. Ja, aufgrund des Erlösungswerkes von Jesus Christus. Du brauchst sein Blut, ja, von Natur aus. Vielleicht hast du noch nie in deinem Leben wirklich eine bewusste Entscheidung für Jesus als deinen Herrn und Erlöser getroffen. Vielleicht hast du mal eine Entscheidung getroffen vor Jahren, aber bist wieder davon weggekommen. Oder vielleicht ist einfach Sünde in dein Leben gekommen und es trennt dich von Gott. Weißt du, nimm das nicht auf die leichte Schulter. Das ist nicht eine leichte Sache, sondern mit unbereinigter Sünde wollte ich nicht in die Ewigkeit gehen, sondern du solltest das loswerden. Das Wort Gottes sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir brauchen das Blut Jesu Christi dazu. Du brauchst das Blut Jesu Christi dazu. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, jawohl, ich brauche das Blut Jesu Christi heute Morgen, damit ich in diese ungetrübte Beziehung zu Gott jetzt kommen kann. Sie ist nicht ungetrübt, aber ich möchte nicht hier weggehen, ohne dass sie ungetrübt ist. Dann ganz schnell, gib mir einfach ein Zeichen da, wo du bist. Ich möchte für dich und mit dir jetzt persönlich beten. Streck einfach deine Hand aus, da wo du bist. Gott sieht deine Hand. Ist noch jemand da? Streck einfach deine Hand aus, wenn du sagst, jawohl, hier bin ich und ich möchte heute Morgen nicht nach Hause gehen, ohne diese Gewissheit in meinem Herzen zu haben, dass meine Beziehung zum Vater ungetrübt ist, dass mir meine Sünde vergeben ist, dass der Heilige Geist mir Zeugnis geben kann, dass ich weiß, okay, wenn ich heute sterben würde, dann wäre ich erlöst und errettet. Ist noch jemand da, der noch nicht diese Gewissheit in seinem Herzen hat? Dann streck einfach noch deine Hand aus, weil ich möchte gleich für alle die beten, genau. Gott sieht die Hände. Ist noch jemand da, der einfach sagt, ich möchte, dass du heute da mit mir und für dich betest. Ich möchte gern einfach mit dir beten und ich möchte dir auch gerne die Hand kurz auflegen, dass wirklich der Heilige Geist in dein Leben kommt und es festmacht. Wenn du über Livestream zuschaust, kann ich dir zwar nicht die Hand auflegen, aber Gott möchte trotzdem in dein Leben kommen. Und du kannst einfach, wenn wir jetzt gleich zusammen beten, dieses Gebet mitsprechen. Ich werde ein Gebet laut vorsprechen und ihr könnt es laut nachsprechen und dann werde ich jedem, der hier live vor Ort ist, die Hand auflegen. Und wenn du über Livestream zuschaust, dann ist es mit für dich und du empfängst es und du kannst uns hinterher eine Mail schreiben und sagen, ich war auch dabei. Und dann schicken wir dir auch was Kleines zu, als kleines Geschenk. Halleluja. Okay, hier vor Ort, ihr, die ihr jetzt eure Hand gehoben habt, lass noch mal sehen, wer ist hier, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt dieses Gebet. Genau du und da hat sich noch jemand gemeldet, da hinten auch, drei Hände sehe ich gerade. Kommt ihr einfach ganz schnell hier zu mir nach vorne, dass wir zusammen beten können. Und wenn du einfach spürst, das ist auch noch für mich und du bist noch nicht nach vorne gekommen, dann komm einfach auch nach vorne. Halleluja, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Herzlich willkommen. Wunderbar. Neulich habe ich gesagt, oh, das sind ja nur Frauen, die nach vorne kommen. Heute sind lauter Männer vorne. Halleluja. Preist den Herrn. Das ist auch gut. Amen. Aber vielleicht bist du noch hier im Raum und du hättest auch mit nach vorne kommen sollen. Und du hast dich aber vielleicht nicht getraut, dich zu melden. Dann komm einfach noch schnell dazu. Wir wollen jetzt einfach hier zusammen Gott begegnen. Wir wollen das festmachen vor Gott. Ihr, die ihr hier vorne seid, ihr dürft einfach eure Augen schließen. Und ich möchte euch einfach ganz klar und deutlich ein Gebet vorsprechen. Und ihr sprecht es einfach klar und deutlich nach, weil das Wort Gottes sagt, wer mit seinem Herzen glaubt und wer mit seinem Mund bekennt, der wird errettet. Das heißt, er möchte unser Bekenntnis hören. Also sag einfach mir laut nach und jeder, der sonst im Raum mitsprechen möchte, sprech es mir einfach auch laut nach. Auch du über Livestream sprichst mir laut nach. Sag, Vater im Himmel, ich bitte dich um Vergebung, wo ich dir nicht vertraut habe, wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich gesündigt habe. Ich erkenne, ich brauche Vergebung. Ich brauche Erlösung. Und Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um mein persönlicher Erlöser zu sein. Und so empfange ich dich jetzt in mein Herz. Und ich sage, sei du mein Herr. Sei du mein Erlöser. Reinige mich jetzt durch das Blut, das du vergossen hast, am Kreuz für mich, für meine Sünde. Danke, Jesus, dass du aus den Toten auferstanden bist, damit ich ein neues Leben haben kann. Ich empfange jetzt, Herr, dieses neue Leben, diese Gewissheit, dass ich ein Kind Gottes bin. Heiliger Geist, fülle mein Leben mit der Liebe des Vaters und mit der Realität meines Erlösers. Herr Jesus, ich liebe dich. Amen. Amen. Und Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für diesen kostbaren Bruder, Herr. Danke, dass du ihm gerade jetzt begegnest, Herr. Ganz persönlich, Herr, mit deiner Liebe. Herr, danke, dass du jeden Rest von weisem Geist aus seiner Seele entfernst, Herr. Wo er dachte, er muss selber gucken, er muss selber sorgen, er muss selber machen, er muss selber Kraft aufwenden. Und danke, Herr, dass du ihn gerade jetzt davon erlöst hast, Jesus. Und dass du ihn zu seinem Vater geführt hast, gerade jetzt, Herr. Und dass du, Vater, ihm begegnest, Herr, mit deiner Liebe, Herr. Dass du, Vater, ihm begegnest, Herr. Oh, und dass du ihm zeigst, ich bin da. Ich bin da. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Habe keine Angst, ich bin dein Gott. Ich helfe dir, ich stärke dich. Ich halte dich mit meiner Rechten. Fürchte dich nicht. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Werk der Liebe gerade jetzt. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Vater, Sohn, seid Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für dein Werk der Liebe, Vater. Danke, Herr. Ja, und Gott sagt, ich habe dich zu jedem Zeitpunkt deines Lebens geliebt. In den Phasen, wo du Schlimmes erlebt hast, und auch in den Phasen, wo du Dinge getan hast, die nicht gut waren. Aber ich habe dich zu jedem Zeitpunkt geliebt mit meiner unendlichen, ewigen Liebe. Ich habe Gefallen an dir gefunden und deswegen habe ich dich zu mir gezogen. Und wer zu mir kommt, den werde ich niemals hinausstoßen. Und deswegen spreche ich dir zu, im Namen Jesus, nichts und niemand wird dich mehr trennen von seiner Liebe. Nichts und niemand. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Liebe. Danke, Vater. Danke, Vater, für diesen kostbaren Sohn Gottes. Ja, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden, sagt der Vater. Ich habe dich angenommen und du bist angekommen in mir. Und Vater, ich danke dir für deine Liebe, Herr, die sich jetzt durch deinen Geist mehr und mehr in seinem Leben ausbreitet, Herr. Herr, dass sein Leben nicht mehr das gleiche sein wird, Herr, weil du dich auf alle Bereiche, Herr, seines Lebens mehr und mehr ausbreitest, Herr. Jede einzelne Faser seiner Seele, Herr, jeden einzelnen Bereich seines Lebens. Ich danke dir dafür, Vater. Ich danke dir dafür, Heiliger Geist. Danke für dein Werk, Herr. Begegne ihm gerade jetzt ganz persönlich von Herz zu Herz. In Jesu Namen. Und Vater, auch jeder Einzelne, der über Livestream zuschaut und dieses Gebet mitgesprochen hat, ich danke dir, Herr, dass dein Wort es sagt, Herr. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann bist du treu und gerecht und du vergibst uns nicht nur die Sünde, sondern du reinigst uns auch, Herr. So spreche ich dir zu, jedem Einzelnen, auch jedem Einzelnen hier vorne, jedem Einzelnen über Livestream, dir ist vergeben, sei frei und los, sei frei und los. Für die Beziehung zum Vater. Sei frei und los. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Sei gesegnet zu einer Liebe. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Wow. Oh, Gottes Liebe ist so da. Das ist eine Ausgießung der Liebe. Halleluja. Und ihr, die hier vorne seid, weil ich jetzt nicht länger für euch beten kann, haben wir hinter euch noch ganz liebe Mitarbeiter. Für jeden Mann gibt es einen Mann heute. Halleluja, der einfach bereit ist, für euch auch weiter zu beten und euch noch weiter zu dienen. Wenn ihr das möchtet, euch noch was Kleines zu schenken, also ihr dürft euch einfach mal umdrehen und schauen, wer hinter euch steht. Herzlichen Glückwunsch. Halleluja. Halleluja. Amen. Und wenn ihr mögt, dürft ihr einfach mit ihnen noch kurz in den Jugendgottesdienstraum rübergehen und da einfach noch kurz sprechen, während wir hier den Gottesdienst gleich abschließen. Halleluja. Gebt mir noch mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Mutige Männer. Halleluja. Yes, solche Männer braucht das Land. Amen.